Die Sendung fängt mit einer großartigen Panne an. Die Platte ist zu Ende und ich habe noch keinen Jingle und habe mich hier überhaupt noch um Janisch gekümmert. Johnny hat gesagt, das wird heute, glaube ich, eher eine etwas andere Sendung als andere Sendungen sonst hier sind, weil heute fehlt irgendwie wirklich was. Sonst kam mir immer, ich fliege ja dann immer so um 8:30, 9 in den Sender und fange dann an, so meine Platten zusammen zu bosseln und hier ein bisschen zu machen und da ein paar Sachen zusammenzustellen. Und dann kam immer so ein netter Typ vorbei, kurze Schoren vorne, manchmal so ein Entenschwänzchen mit irgendwelchen klebrigen Masse hoch, unsicheren Schrittes hier ins Studio getrampelt, knallte eine Kassette hin und sagte, hi Kuttner, hab wieder einen Zusammenschnitt gemacht und wie geht's denn so? Und ich sagte, ja, ist ganz okay, aber tut mir leid, Dede, ich bin wieder hier voll im Stress und hab überhaupt ja keine Zeit und ja, ich seh schon. Und dann saß er da und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her gequatscht. Und heute war er nicht da. Und ich habe am Ende letzter Woche gehört, dass DD Selbstmord gemacht hat und war erst schockiert und war erst extrem traurig und dachte, scheiße. Und habe mich dann, DD war einer der wenigen Hörer, mit denen ich auch so ein bisschen, also den ich irgendwie kennengelernt habe, eben dadurch, dass er diese Zusammenschnitte gemacht hat. Und dann habe ich mir überlegt, was er eigentlich für ein Typ war und habe mich mit seinem Bruder und ein paar Leuten, die ihn kannten, auch, also die ihn auch kannten, unterhalten und habe gedacht, scheiße, Kuttner, ist irgendwie eine Sache, die musst du akzeptieren. Der hat gesagt, jetzt bin ich 30, hab bestimmte Sachen gemacht, mit ein paar Sachen komme ich nicht klar und jetzt trete ich ab und ich muss ja damit nicht unbedingt wirklich weg sein. Und ich glaube, er ist auch nicht weg, sondern ich hoffe, er sitzt irgendwo und hört vielleicht ein bisschen zu, was hier so passiert. Ich denke, wir sollten trotzdem telefonieren. Ich werde hier keine Denksendung machen. Ich werde nicht DD feiern, sondern eine Sendung machen, die ihm gewidmet ist. Eine Sendung, von der ich einfach aussehe, dass er sie sich jetzt anhört. Von daher sind ein paar Musiken dabei, die er sehr liebte. Von daher sind auch ein paar Musiken dabei, die ich ziemlich toll finde und die ich ihm irgendwie noch vorspielen muss oder die vielleicht auch ein bisschen Erinnerung sind. Und die mir hören und sind ein paar Musiken dabei, die andere Leute für ihn rausgesucht haben. Und dann werden wir uns vielleicht nach einer halben oder dreiviertel Stunde, ich habe noch 2 Zusammenschnitte, die er gemacht hat, den ersten und den letzten mit, die kann man sich dann nochmal anhören. Und dann werden wir, denke ich, auch ein bisschen telefonieren und warum soll man nicht auch mal über Tod reden. Okay, hier ist der Sprechfunk, mein Name ist Jürgen Kuttner. Bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. It's available in the foyer. Thomas got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can try this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I'll make money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, hier ist der Sprechfunk. Die Sendung heute ist DD, widmet dem jungen, sympathischen Menschen, der hier immer tolle Hörspiele aus den jeweils vorangegangenen Sendungen zusammengezaubert hat. Wir werden nachher nochmal die erste hören und den letzten Zusammenschnitt, den er gemacht hat. Ich habe mich total gefreut und ich habe mich auch für DD gefreut und der Mann, der hat sich auch gefreut, dass Johnny hier 2 Stunden Punkmusik gespielt hat. Insofern sind ein paar Sachen schon abgearbeitet. Der wird da oben jetzt Pogo getanzt haben, der alte Kollege. Ansonsten habe ich überlegt, wie geht man um mit so Geschichten, und da ist man ja dann als Radiomoderator schon in einer ziemlich komischen Situation, Sachen, die eine gewisse Intimität haben oder die auch eine bestimmte Privatheit haben, dann öffentlich zu machen. Und da denkt man, nee, scheiße, das geht eigentlich keinen was an. Die Medien sind ja wirklich immer so, dass sie irgendwie ruckzuck werden, alle Toten verwurstet. Und andererseits denke ich auch, man kann sich vielleicht auch nicht davor verstecken. Und schließlich arbeite ich im Radio, schließlich hat er im Radio gearbeitet. Er hat jetzt Selbstmord gemacht, ich war traurig, ein paar andere Leute waren traurig. Und vielleicht ist es dann einfach auch ein guter Anlass, darüber mal zu reden und vielleicht nicht nur traurig zu sein, sondern sich auch Gedanken über den Tod zu machen und vielleicht auch zu überlegen, welchen Sinn sowas hat, zu überlegen, wie weit das Recht aufs eigene Leben geht, ob man das Recht auf Selbstmord hat, ob man es akzeptieren kann, dass andere Leute die Entscheidung für sich treffen, wann man das akzeptieren kann und welche Unterschiede das vielleicht auch im Abtreten gibt. Meine Erfahrung, was DD betrifft, in dem Gespräch mit seinem Bruder und in dem, was ich von seiner Freundin gehört habe, war, dass DD, das verwundert mich nicht, weil er ein klasse Typ war, dass er irgendwie gut abgetreten ist, dass Leute auf der einen Seite traurig sind und auf der anderen Seite aber sagen, DD war okay, der wusste, was er macht und er hat das gemacht und das ist eine Entscheidung, die wir zu respektieren haben. Die Sendung wird sich also heute um Tod drehen, sie wird sich nicht nur um DD drehen, aber es wird, glaube ich, so einen untergründigen Fluss geben, der für die Idee da war, da ist der Mensch, Fluss ist jetzt ein tolles Bild, ich hoffe, es ist nicht zu lauwarm, zieh die Badehose an, Baby, steig drin. Die Sendung wird trotzdem ihre Fixpunkte haben und einer der Fixpunkte ist ja immer der Anrufbeantworter aus der letzten Sendung und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem die immer viel Freude gehabt hat, die was mir immer Spaß macht und was ich hoffe auch euch Spaß macht und darum wird heute auch der Anrufbeantworter hier stattfinden, aber erstmal noch eine Musik von der Band, die DDs Götter waren, Ramones, und seine allerbeste Lieblingsplatte war diese It's Alive, also Ramones Live, und danach der Anrufbeantworter. Und ich wollte sagen, dass... Sagen Sie mal, Sie haben ja wohl den Verstand verloren. Sie denken, Sie haben das Wissen mit Löffeln gefressen. Seit 4 Jahren höre ich mir diesen Scheiß an und protokolliere alles. Verpischt dich ist auch aufgenommen und Atomino. Mein Herz ist voller Gram. Es quillt mir über vor Schmerz. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Harvey. Jeden Abend hört der Radio. Ich kann ihn nicht davon abhalten. Ich sag, glaub an den Strand. Ich will ihn freien, geh an die frische Luft. Der Junge braucht Disziplin. Radio, eine Sendung dann und wann, aber andererseits, wie leicht fördert es schlechte Sitten, falsche Träume, faule Gewohnheiten. Die Geschichten im Radio strotzen doch vor Dummheit und Gewalt. Damit sollte kein Junge aufwachen. Du sprichst die Wahrheit, mein treuer indianischer Gefährte. I'm scared to find my way out. On my own feet shall I stay, no doubt. Ja, hallo, hier ist mal wieder der Topf und, ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee, Gott, nein, ich wollte sagen, also, dein Dialekt, der klingt echt nicht so wie der von Regina Hilgewand. Und, also, da haben sie in der Talkshow Quatsch erzählt. Ja, also, ich wollte was zum Thema sagen. Und zwar, warte mal kurz, hab's gleich wieder. Wie war das Thema überhaupt nochmal? Hallo, spreche ich live oder ist das eine Aufzeichnung hier? Oh Mann, ich habe meine Wärmflasche vergessen und jetzt muss ich frieren. Ja, also ich habe, nachdem mit meinem Freund Schluss war, über die Beziehung resümiert, zusammen mit einer Freundin. Und dann haben wir festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht fremdgegangen bin. Und er ist fremdgegangen. Naja, und dann etwa so circa 2 Monate später lag ich allein im Bett und dann ist mir eingefallen, Scheiße, ich war doch fremdgegangen. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Jürgen Guttner, Sie haben Ihren Hochzeitstermin vom 15.02.96 leider vergessen. Dies sei hiermit geächtet. Weitere Zuwiderhandlungen werden mit Trevorville nicht unter 2 Jahren bestraft. Ein paar Plastikblumen in meiner Hand. Ein Geschenk meiner selbst. Ich werde dich mit Seerosen bedecken, bis du erstickst. Das Messer zerteilt die zarten Blüten. Deine Haut blutet und deine Seele fliegt davon. Du liegst in deinem Sarg. Die Kinder schwimmen mit dir den Fluss hinab. Meine Blumen im Haar sind vertrocknet. Ewige Unruhe. Eine Muschel liegt in deiner Hand. Wenn du die Augen öffnest, kannst du sicher sein, dass das Rauschen vorbei ist. Und nun sag mir doch mal, wie finden wir die sexiest answering machine? Don't give me your problems! Das war der Anrufbeantworter der letzten Sendung, der sich um Vergesslichkeit dreht. Das Folgende ist jetzt eine Maßnahme gegen Vergesslichkeit. Als Fritz noch in einer Leperstraße war, also das muss vor knapp 3 Jahren gewesen sein, flatterte auf einmal bei mir so ein Briefchen auf den Tisch. Da drin war eine Kassette, die sah irgendwie ganz seltsam bekrakelt auf, stand irgendwas von DDT-Crew drauf. Dann habe ich die eingeworfen, habe die gehört und habe mich nicht wieder eingekriegt und musste diese Kassette dann gleich in der nächsten Sendung spielen, weil da ein Typ auf Kassette etwas veranstaltet hat, was ich bis dahin noch nicht gehört habe, was ziemlich witzig war, was mich vorgeführt hat. Da wurde ich so behandelt, wie ich manchmal in lichten oder unlichten, in wirschen oder unwirschen Momenten die Hörer behandle. Das war so prima, dass ich dem Typen dann zurückgeschrieben habe. Ich wusste damals noch nicht, dass er blind war. Er hat aber wahrscheinlich, hat ihm jemand den Brief vorgelesen. Und dann haben wir uns mal getroffen, dann kam er ins Studio und hat gesagt, hey, die Idee, das ist so klasse, was du da machst. Und er hatte irgendwie echt so ein kleines Mischpult und irgendeinen ollen, abgedudelten Kassettenrekorder und hat damit große Sachen gemacht. Das zeigt einfach, Kunst ist möglich, aber auch ein begnadeter Musiker. Und das, was damals zu hören war, was ich da zum ersten Mal gehört habe, könnt ihr euch jetzt hier nochmal anhören. Und zwar als ein Ausschnitt aus der Sprechfunksendung, in der ich die Kassette dann gespielt habe, in der ich mich auf ganz komische Art und Weise, wie es manchmal so meine, je nachdem, unangenehme Art ist, nicht mehr eingekriegt habe. Das hört sich ein bisschen seltsam an, aber das, da gibt's nichts zu verstecken. Und das war, der erste war gleich einer der ganz großen Zusammenschnitte von DD und hinten ran ein Song, auf den ich dessen Stolz gleich in meiner Anmoderation in der damaligen Sendung unüberhörbar war. Und, ey Kinder, ich glaube, ich werde langsam größenwahnsinnig. Der da redet. Ich denke jetzt immer, wenn ich hier so eine Musik höre, dass die wahrscheinlich extra nur für mich geschrieben wurde und gemacht wurde und dass sie mich alle an singen, von Jimi Hendrix über Nirvana bis hin zu Fritz Wunderlich, dass sie wahrscheinlich immer mich vor ihrem inneren Auge im Studio hatten oder bei Live-Konzerten eben im Stadion vor ihrem inneren Stadionauge und so, dass sie immer dachten, wir singen eigentlich für Kuttner. Habe ich so ein bisschen den Eindruck und das hat natürlich auch seinen Grund, dass ich den Eindruck habe, das ist einerseits der gigantische Erfolg dieser Sendung hier, auf den ich so stolz bin. Und andererseits habe ich in der letzten Woche eine Kassette gekriegt von der DDT-Crew und die hat mich ja doch ziemlich umgehauen. Also die war insofern erstmal ziemlich fies, als dass ich da anfangs relativ schlecht wegkomme, aber dann zum Ende hin irgendwie doch eigentlich ziemlich gut wegkomme. Das erkläre ich vielleicht im Nachhinein. Am besten, wir hören jetzt erstmal rein in diese wunderbare Kassette. Da hat jemand, das muss ich nochmal zu erklären, weil das so professionell, muss ich nochmal erklären, das ist so professionell gemacht, dass ich selber lange überlegt habe, ob das Realität war oder ob das vielleicht im Studio zusammengemixt wurde. Da hat die DDT-Crew, hat da also wunderbare O-Töne von mir mit ihr, so voll gestottert, zusammengeschnitten und das hört sich echt an wie ein Gespräch. Und danach haben sie eine Musik gemacht, die ist so klasse, die ist so klasse. Da kommt vor allen Dingen eine Zeile drin vor, die ist mir ganz wichtig, weil den Text versteht man nicht so richtig. Darum gebe ich dir jetzt hier schon vorab mal bekannt. Er ist der Gott am Mikrofon, die Radio-Inkarnation. Jetzt hören wir mal die DDT-Crew. Hallo, wer ist denn hier? Hier oder da? Hallo, wer ist denn da? Da ist also hier und umgekehrt und andersrum. Aha, ob du das erstmal, warte mal, ganz leise erstmal so ins Mikrofon sagen kannst und dann überlegen wir wieder gemeinsam, ob wir das jetzt hier an die Radiohörerbevölkerung weitergeben können. Ja, das können wir natürlich tun. Gut. Ja. Gut. Mein Name ist Didi und ich... Aber sag mal erstmal ganz leise. Das muss man auch ganz leise sagen. Ich bin nämlich militanter Sprechfunkhörer der ersten Stunde und bin heute hier Wie bitte? Bist du jetzt eingeschnappt oder was? Nee. Nicht, nur dann kann ich ja weiter labern vom Feinsten. Jetzt müssen wir das Gespräch mal abbrechen. Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Wir sollten mal langsam zum Thema kommen. Dein Mikrofon ist offen. Scheiße, jetzt habe ich hier doch über Mikro geredet. Peinlich, peinlich. Und jetzt mal die Hitparade. Kommt jetzt etwa die Hitparade? Ja, jetzt kommt die Hitparade. Jetzt bin ich ja draußen, ist Bewegung im Studio, Leute mit Transparentmaschinen hier wieder durch. Wunderbar. Kuttner, weißt du noch, was du neulich gesagt hast? Du meintest nämlich, es wäre natürlich auch schön, wenn ihr so wunderbare, selbstproduzierte, interessante Musik von euch selber hättet. Wenn ihr die herschicken würdet, dann könnten wir noch eine richtig Hörermusikparade machen. Genau, und ich habe mich auch schon richtig auf den Arsch gesetzt. Ehrlich? Ja, und einen Song hier gemacht und so weiter. Ah, ja. Ja, hier ist der Text. Kannst du lesen? Nee. Ach du Scheiße, hast du nie Bücher gelesen oder so? Ich stamme aus anderen Verhältnissen. Da hatten sie Bücher nicht so gerne. Ja. Na, ist ja nicht so schlimm. Das macht mit dem Sprecher keinen Spaß mehr. Wieso? Eigentlich nicht. Ist doch ganz nett. Also, ich würde mal sagen. Naja, dann eben nicht. Also. Oh Mann, nee, das war wieder nicht so. Jetzt müssen wir Musik spielen. Ja, du seid doch nicht so ungeduldig. Kennst du Raumschiff Entensteiß eigentlich? Da fahren immer so Autos hin und her und auch Taxen. Nee, da fliegen so Raumschiffe hin und her. Und du hast jetzt ein Millionenpublikum. Ich weiß, deswegen erzähle ich den Quatsch ja hier. Es geht nämlich in diesem Song um Raumschiff Entensteiß, genau genommen um Captain Kirk, nämlich Captain Kirk Kuttner. Und das habe ich halt neulich so gemacht. Geht's dir gut? Irgendwelche Probleme? Und wenn Elche Musik machen könnten, dann würde sich das wahrscheinlich so anhören. Genau. Er ist Captain Kuttner. Mikrofon hat er eben gesungen. Er ist der Gott am Mikrofon. Ja. So schön kann Musik sein. Wenn ich dich jetzt nochmal höre, also zwei Zeilen waren mir wichtig. Erstens 1,96 ist er groß, athletisch und kein Trauerkloß. Und dann, wie gesagt, da habe ich ja nochmal unterstrichen, er ist der Gott am Mikrofon, die Radio in der Schiedsrichter, raus jetzt. Hier, hau ab, pass mal auf, wenn so eine intime Sachen hier besprochen werden, dann hast du hier nichts zu melden. Hey Didi, danke. Say

Nach dem Brandanschlag auf ihr Haus vor knapp 3 Jahren habe sie durch Aufrufe zur Toleranz und Verständigung schlimmere Ausschreitungen verhindert, sagte die Ausländerbeauftragte. Frau Gentsch hatte damals 5 Familienmitglieder verloren. Abgelehnt. Schwule Ausländer werden auch künftig keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erhalten, um mit ihrem Partner zusammenzuleben. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht. Nachrichtensperre. Brandenburgs Landesrechnungshof will vorerst nichts zu den neuen Vorwürfen gegen das Sozialministerium veröffentlichen. Es soll fast 13 Millionen Mark Fördergelder ohne Rechtsgrundlage vergeben haben. Massenkarambolage. Dabei kamen in Belgien auf einer Autobahn nahe Gent 15 Menschen ums Leben. Mehr als 70 wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. 120 Fahrzeuge verkeilten sich. Auslöser war eine Nebelbank. Fußball. Im Halbfinale des DFB-Pokals trennte sich der erste FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen mit 1:0. Wetter. Nachts niederschlagsfrei, stellenweise Nebel bis minus 3 Grad. Morgen teils wolkig, teils heiter, kaum Niederschlag um 8 Grad. Die Spannung wächst. Raten Sie, wer ich bin. Helge Schneider. Richtig. Wir sind mit unserer neuen Band unterwegs. Ja. Und ich freue mich, hier auftreten zu müssen. Am 24. März in der Stadthalle Cottbus. Bitte kommen. Und vom 2. bis 7. April in der Hochschule der Künste Berlin. Richtig. Richtig, richtig puppichtig. Ein bisschen Musik noch. Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun. Wackellustig mit den Augenbrauen. Vielleicht ein bisschen Klavier spielen noch. Helge Schneider. Gut, wir sehen uns am 24. März in der Stadthalle Cottbus. Und vom 2. bis 7. April in der Hochschule der Künste Berlin. Präsentiert von... Na? Fritz. Wenn hier jemand lacht, der kriegt gescheuert. Kontrastprogramm. Namt. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern. Wenn die Blätter treiben. Tracy died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last year, I guess he's better off than he was before. A whole lot better off than the fools he left here. To cry for Tracy, cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. I used to cry for Tracy, cause I want to see him again. But But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. Things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. A time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Chase's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realized one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes, sometimes, sometimes we wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. He has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. But all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past. Der schönste und traurigste Song von Prince, Sometimes It Snows in April, sometimes auch im Februar, davon ein Gedicht von Rilke, gelesen von Oskar Werner. Bevor wir dann demnächst anfangen zu telefonieren, will ich noch den letzten Zusammenschnitt, den DD gemacht hat, in der letzten Sendung, der freundlicherweise ein Geburtstagsgruß war, 4 Jahre Sprechfunk und ein bisschen länger hier spielen, weil mir ist doch ein Unterschied zu den anderen Zusammenschnitten aufgefallen und der lag in seinem Tonfall, in der Sprache, in der Stimme. Wie lernt man? Immer irgendwie durch Schock und leider Gottes immer nur hinterher. Ich habe mir den, als ich erfahren habe, dass die Lese sich umgebracht hat, mir den Zusammenschnitt nochmal angehört und

Jussi Björling singt mit seinen Schwestern Olle und Göster das wunderschöne Lied Sommerglättke. Wenn ich das jetzt noch ins Englische, wie hier im Plattencover mir vorliegt, übersetzen darf, heißt es Summer Joy. Sommerglättke mit Jussi, Olle und Göster Björling. Das war die hervorragende Anmoderation und jetzt folgt der pädagogische Teil in Form der Absage. So, liebe junge Menschen, ich weiß, es ist keine, aber ich wünschte, Jussi Björling wäre eine Alternative zu dem ewigen, nicht abbrechen wollenden Kopfkiller-Gebrülle, wo man immer so mit erhobenem Zeigefingerchen dann im Saale stehen muss. Es ist keine Alternative, aber ich werde nicht ablassen, das als Alternative doch immer wieder anzupreisen und zu predigen und Kopfkiller zu trinken. Nee, so. So, das war's jetzt auch mit dem Rückblick auf 4 Jahre Sprechfunk. Gott sei Dank. Wieso? Und also insofern, weil das jetzt scheiß autoreferenziell wird, weil es natürlich nichts Ekleres gibt, als wenn Leute im Radio über ihre Radiosendung reden. Naja, in diesem Sinne, einen haben wir noch und der wird nicht kommentiert. Sag ruhig, dass du mich verachtest. Halt an! Würdest du mir noch einen Gefallen tun? Ja. Und dann zum Schluss vielleicht noch mal sagen, Kuttner, du bist einer der wenigen? Okay. Kuttner, du bist einer der wenigen Moderatoren. Mensch, ach, scheiß, komm, lass sein, du begreifst es nie. Nein, Moment, ich wollte jetzt nicht Ostler, ich wollte nur, Nee, einer der wenigen. Ich hab dir doch vorhin deutlich erklärt. Was hast denn du da studiert eigentlich? Der Versuch. Hatte ich studiert? Ja. Willst du wirklich jetzt mal wissen, ja? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ich glaube auch nicht. Wir lassen es sein, ich ziehe die Frage zurück. Okay. Wenn euer Ehren nicht stand. Darf ich jetzt aber noch mal einmal ansetzen? Na, mal sehen, aber ich bin ja jetzt gespannt. Ich mache eine Pause und du müsstest hinten raus ohne Pause machen, ja, damit es wirkt. Das heißt für Dramaturgie, Ästhetik, so, tari-tara, ja? Ich habe das Falsche wahrscheinlich studiert dafür, ja? Ja, ich merke schon. Gut, also, Kuttner, du bist einer der wenigen. Danke. War gut, ja? Tschüss. Tschüss. Ich will vielleicht noch eine Sache zu DD erzählen, mit der er mich irgendwie sehr beeindruckt hat, als wir uns kennengelernt haben, und dann habe ich gemerkt, dass er blind ist und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten und er erzählte, dass er schwer Zucker hatte, schon als Kind quasi, er war aber Punker und dass ihm dann irgendein Arzt gesagt hat, also mein lieber Freund, wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie noch 10 Jahre zu leben und dann ist es vorbei, und als Punker sagt man natürlich, ja, na dann machen wir noch 10 Jahre so weiter und dann ist es vorbei, und dann waren irgendwann die 10 Jahre rum und er ist ein anderer geworden und die Netzhaut löste sich in seinen Augen und er war blind und hatte aber, das war irgendwie, wir haben ja nicht so eng miteinander zu tun gehabt, haben ein paar Mal länger telefoniert, haben mal zusammen gequatscht und haben uns immer jede Woche für so einen Smalltalk gesehen. Er hatte dabei aber so eine Stärke und Energie und Kraft, die ihn jetzt offensichtlich verlassen hat. Er ist 30 Jahre alt geworden und hat sich umgebracht und er hatte eine Kraft, mit der andere wahrscheinlich 90 Jahre alt geworden wären. Du bist einer der wenigen. Rock'n'Roll Freak. Der Freak wird eingeliefert und der Arzt sagt ihm, wenn er so weitermacht wie jetzt, wird er todsicher sterben. Mach keine Witze, Alter, sagt der Freak. Ich bin nur hier, um mir die Haare schwarz zu färben. Was soll ein Typ wie du schon machen, außer weitermachen? Jetzt liegt der Freak in einem weißen Bett, in einem weißen Raum im Krankenhaus und singt der Krankenschwester vor, was Bowie sang, weil er sich denkt, na klar, so komme ich schneller wieder raus. Was soll ein Typ wie du schon machen, außer weitermachen? Die längste Nacht beginnt am nächsten Morgen und Gott im Himmel sagt zu ihm, du kommst nicht rein, wir sind schon voll. Mach keine Witze, Alter, sagt der Freak. Mach auf, mich interessiert nur eins, was hier im Jenseits läuft in Sachen Rock'n'Roll. Thank you. Hanna Goebbels und wie heißt der? Und also Goebbels und Hart mit dem Lied über den Selbstmord, eigentlich einem Song von Brecht und Hans Eisler, die Tier als Instrumente gemacht haben, und davor war ein Text von Wolf Wondratschek, gesprochen von Otto Sander, zu hören. So, jetzt werden wir langsam anfangen zu telefonieren. Worum soll es gehen? Ich denke, das ist ein guter Anlass, vielleicht nicht so viel über die Idee mehr zu reden, da ist, glaube ich, auch nichts zu sagen, sondern gemeinsam über den Tod zu reden. Ich selber bin eigentlich auch eher jemand, der sich da nicht allzu viele Gedanken drüber macht oder vielleicht hin und wieder einen flotten Spruch zur Verfügung hat und so einen Gedanken auch vor sich her schiebt oder beiseite drängt. Was mir aufgefallen ist, also leben irgendwie so, ungefähr wissen die 6 Milliarden Menschen leben, und in der Summe gibt es wahrscheinlich 20 Milliarden Tote. Und die sind eigentlich alle weg, von denen merkt man relativ wenig. Ich habe so ein paar Namen, danach heißen dann irgendwie Straßen, oder man kennt dann Goethe und Hitler und Cäsar, aber wenn man die zusammenzählt, kommt man vielleicht auf 10.000 oder 20.000 Tote, die noch präsent sind, und die anderen sind alle verschwunden. Und im Alltag haben wir da unsere Kadaver-Ghettos, irgendwelche Friedhöfe, und sind ganz froh, dass die Toten immer irgendwie weit weg sind. Da sind hohe Mauern drum. Und wenn jemand stirbt, dann sitzt man da und ist hilflos und weint und ist traurig und die Stimme stockt und man weiß immer nicht, ob man von ihm in der Vergangenheitsform oder in der Gegenwart reden soll. Vielleicht können wir darüber reden. Meine Frage an euch wäre, wie geht ihr mit dem Tod um? Habt ihr euch Gedanken über den Tod gemacht? Wie geht ihr mit euren Toten um, die ihr möglicherweise habt, kennt? Leben die noch? Wie kann man die am Leben halten? Was sollte man am sinnvollsten mit denen machen? Ist das irgendwie der Totensonntag und alle 8 Wochen mal auf dem Friedhof? Oder gibt es da andere Formen, sich damit auseinanderzusetzen? Wer dazu was zu sagen hat, kann hier anrufen. In Potsdam 0331 74 81 110. Eine sehr schöne Form, sich mit dem Tod eines Freundes auseinanderzusetzen, haben Lou Reed und John Cale gefunden. Die haben eine tolle Platte gemacht. Songs for Drella. Hello, it's me. Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. Billy Name was sick, I locked up in his room. You asked me for some speed, I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late and coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Lou Reed, John Cale in ihrer Widmungsplatte für Andy Warhol. So, jetzt telefonieren wir los. Ich sage nochmal die Telefonnummer und ich lasse sie in traditioneller Art und Weise durchsagen. Ich denke, es hätte die Idee schon, also es hat die Idee gefallen, dass es mit Monty Python losging. Insofern müssen wir jetzt auch keine Trauerklos-Sendung machen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, Tag, wer bist denn du da? Ja, guten Tag, ich bin die Katharina aus Berlin. Ich habe schon mal die Sendung gehört, die du angefangen hast. Und ich denke, ich kann etwas Tröstliches über den Tod sagen. Ich hatte selber schon mal ein Nahtodeserlebnis und ich denke, das war eines der glücklichen Erlebnisse, die man haben kann. Was für ein Erlebnis hattest du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ein Nahtodeserlebnis. Was ist denn ein Nahtodeserlebnis? Du selbst warst dem Tode nah. Ja. Und inwiefern kannst du das jetzt als glückliches Erlebnis beschreiben? Das Gefühl, das man dabei hat, ist das Beste, was einem im Leben passieren kann. Die Mediziner nennen das Endorphine, die im Gehirn frei werden, aber das fühlt sich ganz anders an als... Wie sah denn dein Nahtodeserlebnis aus? Also, wie ist man denn dem Tode nahe? Also, was war das für eine Situation? Ich hatte erfahren, dass ich Krebs hatte und dann musste ich mich entscheiden, ob ich leben oder sterben wollte und konnte das auch. Und immer wieder beschreiben die Leute ihre Nahtodeserlebnisse ganz... Wie sah denn das aus, die Entscheidung für dich, ob du leben oder sterben willst? Also so normalerweise sollte man ja denken, dass diese Entscheidung relativ leicht fällt. Nein. Dass wenn man sagt, sich das schon mal aussuchen kann? Kann man sich ja Tag für Tag aussuchen. Also irgendwie, wenn man im 10. Stock wohnt, hat man jeden Morgen beim Betten ausschütteln die Gelegenheit, sich das nochmal zu überlegen. Nein, das ist nicht ganz so einfach. Ich denke, die Frage war eigentlich, was erwartet man vom Leben und was erhält man vom Leben? Und was waren für dich Argumente, weiterzuleben? Dass ich geliebt wurde und dass ich geliebt habe. Das ungefähr. Und dass ich mir nahestehende Leute nicht so verletzen wollte, dass ich sterben wollte. Du meinst, dass ein Tod mit Verletzung immer zu tun hat? Ja, der Zurückgebliebenen. Na, immer nicht. Meiner. Wie gehst du denn mit Toten um, die zu dir gehören? Also sind schon irgendwie Freunde, also nahe Freunde oder wichtige Menschen, Verwandte? Ja. Die so dein Leben bestimmt haben, sind die schon gestorben? Ja. Und wie hast du das empfunden als Verletzung? Ja, damals ja. Jetzt nicht mehr. Lag es an denen oder lag es an dir, dass du das als Verletzung empfunden hast? An mir lag das. Weil ich damals noch nicht über den Tod nachgedacht hatte. Wie alt warst du da? 17, 18. Wie alt bist du jetzt? 46. Wie macht man das über den Tod nachdenken? Das ist mir ganz leicht gefallen, nachdem ich wieder aus diesem Zwischenraum zwischen Leben und Tod zurückgekommen war. Da habe ich die Todesangst verloren. Für mich. Aber bis dahin, bis du gewissermaßen deinen eigenen Tod unmittelbar vor Augen hast, hattest du Todesangst? Ja. Und das nehme ich der Kirche zum Beispiel sehr übel, dass sie den Leuten einredet, ein Tod ist das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann und das ist alles nur schrecklich und nur sie hat das Rezept dafür, dass das erträglich wird. Das finde ich Also ärgerlich. Wenn du jetzt so nah schon am Tode dran warst, würdest du denkst du, dass man Recht auf Selbstmord hat? Ja. Das denke ich schon. Aber ich habe auch mehrere Leute begleitet, die sterbend waren und die sich nicht umgebracht haben. Und das war eigentlich immer so, dass sie gestorben sind, wie sie gelebt haben. Und zwar manche so mittendrin in Gesellschaft, manche ganz einsam, manche kämpfend, manche, naja, wie sie halt gelebt haben, wie sie waren. Also ich meine, dass der Tod individuell ist und nicht einfach so pauschal aufhört zu atmen. Das ist sicher nicht der Tod. Okay, danke für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hier ist der Jesper. Tag Jesper. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 23. Und hast du dir schon Gedanken über den Tod gemacht? Habe ich. Also ich weiß noch, dass ich als kleines Kind zum Beispiel, hatte ich eine Zeit lang wahnsinnige Angst vor dem Tod und konnte schlecht schlafen. Und dann irgendwann habe ich mir aber dann, glaube ich, gesagt, dass es halt, also das Einzige, was mich dann getröstet hat, dass ich wusste, dass ja im Endeffekt jeder mal sterben muss. Dass also ich nicht das Schicksal alleine habe und dass ich sage, irgendwo müssen ja die ganzen Leute mal landen. Und da so viele sind, halt Milliarden, da ich sage, dann kann man ja gar nicht einsam sein. Und das hat mich dann als kleines Kind zumindest getröstet. Und du hoffst, dass du dann irgendwo mal landen wirst und dich vielleicht, ich meine, das ist ja hier schon relativ eng mit 6 Milliarden Leuten, dann irgendwo mit 20 Milliarden rumdrängen wirst? Also ich denke mal, dass ich, also jetzt zum Beispiel weiß ich ganz genau, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Und ich denke eigentlich, dass es was Positives sein muss. Aber ist es nicht vielleicht bloß eine Form, sich vom Tod, sagen wir mal, zu drücken, indem man sagt, dass der Tod eigentlich ja kein Tod ist, sondern dass er auf der anderen Seite irgendwie weitergeht? Also insofern, dass man sowieso ewig lebt und gut, jetzt ist man eine Weile hier und dann ist man eben woanders und dann nimmt man den Tod als so eine Art Ticket nach Amerika. Nee, so denke ich nicht, aber ich denke mal, wenn man halt im Endeffekt Angst vorm Tod hätte, dann hat man auch Angst vorm Leben. Und weil man im Endeffekt probiert, jeden Tag, den man dann noch hat, immer weiter zu leben und einfach so sehr am Leben hängt, dass man das Leben gar nicht mehr genießen kann, weil man einfach zu sehr also am Leben hängt. Ich denke mal, das ist, also wenn man sich da drin so verkrampft und Angst vorm Tod hat, dann kann man das Leben auch nicht genießen. Aber muss man nicht am Leben hängen, um mit zu genießen? Oder kann man es nicht nur genießen, wenn man wirklich am Leben hängt? Also ich habe mir zum Beispiel mal Gedanken gemacht und deswegen habe ich jetzt gerade, eigentlich höre ich kaum Kuttner, aber heute, deswegen bin ich auch dabei geblieben. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über den Tod und ich weiß nicht, ich kann dir mal ein paar Sprüche vorlesen. Ja? Lebe nicht dem Tod entgegen, sondern lebe für einen schönen Tod. Das ist zum Beispiel eine, also was ich damit meinte, wenn man halt keine Angst vorm Tod hat, sondern eigentlich so das Leben nimmt, wie es ist und einfach, wenn man am Ende von seinem Leben sagen kann, Mann, ich habe gerne gelebt, es hat mir Spaß gemacht, aber man weiß, dass halt einfach die Zeit irgendwann vorbei sein muss. Deswegen denke ich, wenn man ein schönes Leben gehabt hat, warum soll man Angst vorm Tod haben? Was ist denn für dich ein schönes Leben? Bitte? Was ist denn für dich ein schönes Leben, weil du gerade Spaß gesagt hast? Was ist für mich ein schönes Leben? Also, ich denke mal, wenn man, ich hoffe, dass ich vielleicht auch, dass ich alt werde, so ist es ja nicht, aber ich denke mal, wenn man dann so zurückblickt und denkt, Mann, ich habe es richtig gemacht und so wie ich mein Leben gelebt habe, so würde ich es wieder machen. Und dass man halt einfach sagt, irgendwann muss ja auch Schluss sein. Also ich weiß zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum ich keine Angst vorm Tod habe. Wenn ich die Entscheidung hätte, halt ewig zu leben, dann würde ich sofort auf alle Fälle sagen, nee, das will ich ja gar nicht. Und deswegen braucht man ja auch gar keine Angst vorm Tod zu haben. Weil einfach, ich denke mal, der Gedanke, ewig zu leben, das wäre für mich viel schlimmer, als dass ich weiß, dass ich eines Tages mal sterben muss. Mhm. Auch wenn es morgen ist. Sag mal 5 Stichpunkte zu einem Leben, das du gerne nochmal führen würdest. 5 Stichpunkte zu einem Leben? Ja. Das ist zum einen so die erste Liebe und immer halt dieses Gefühl, geliebt zu haben und sich in jemanden zu verlieben, gerade, ich glaube, in der Jugend, gerade wo man noch jung war. Das ist zum Beispiel ein Grund. Ein zweiter Grund, die ganzen Höhen und Tiefen, die man hat, gerade wenn man denkt, es geht eigentlich nicht weiter oder wenn man halt irgendwie ganz schwer enttäuscht wird und wenn man merkt, dass man halt mit der Zeit darüber hinwegkommt, ist ein zweiter. Ein dritter, jetzt wird es wahrscheinlich schon weniger. Was ist ein dritter? Ein dritter ist zum Beispiel heute Kuttner zu hören, obwohl man eigentlich Kuttner selten hört und dann merkt, Mann, das ist ein Grund, wahrscheinlich zu leben. Interessiert mich ja. Und dann eigentlich dran bleibt und dann sogar anruft und dann plötzlich sogar drin hängt. Das ist zum Beispiel auch ein schöner Grund. Und was ist noch ein schöner Grund? Ja, ich weiß nicht. Also es gibt eigentlich, ich denke mal, jedes Glücksgefühl, was man einmal im Leben hat, das ist ein Grund zu leben. Also auch wenn es nur mit Freunden zu lachen ist oder... Und da denke ich also auch, wenn es auch Tiefen gehören dazu, auch wenn man sich mal richtig schlecht fühlt einfach. Ich denke mal, das ist vielleicht auch wieder schöner, dass man weiß, dass es auf jeden Fall wieder schöner wird. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, danke dir. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Oh, war ja. Aber damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Dann hättest du nicht anrufen sollen. Dann hättest du nicht anrufen ja, sollen. Ja, nee, bis ich habe schon so 2.000.000 Mal versucht und zu allen möglichen Themen, unter anderem auch zu der Spinatspaltmethode, dass ich jetzt ganz überrascht bin. Ja, das ist ein schöner Bogen. Das ist ein schöner Bogen vom Spinatspalten zum Tod. Ja, und zwar rufe ich an, weil kennst du diese Beilage in der FAZ, wo immer so drin steht, also werden immer so berühmte Persönlichkeiten befragt. Also, und einer dieser Fragebögen ist das, ne? Ja, ja, genau. Und zum Schluss kommt immer, wie möchten Sie sterben? Hm. Und dann schreiben also wirklich so viele Leute irgendwie im Schlaf. Und das ist immer so, da rege ich mich jedes Mal so auf, weil ich irgendwie denke, man lebt doch und hofft doch eines Tages irgendwie mal zu erfahren, wie das ist zu sterben. Also ich meine, man lebt ja nicht mit dem Gedanken, ich sterbe, aber irgendwie ist es doch dann doch interessant zu wissen, was passiert da eigentlich? Und wie was widerfährt mir da? Weil solange man stirbt, lebt man noch. Ja, würde ich doch schon sagen. Also ich meine, irgendwann merkt man doch, dass mit einem vorgeht. Also es gibt doch diese Geschichten mit dem Tunnel und dem Licht am Ende und so weiter und so fort. Und also dass ich wirklich gerne wissen möchte, was passiert, wenn ich mal sterbe. Ist für dich die Hoffnung, dass es danach irgendwie weitergeht, ist sie wichtig? Also ja, da kommen wir dann zu einem anderen Punkt. Also eigentlich war ich bis jetzt irgendwie immer der Überzeugung, dass bis vor kurzem, dass wenn es vorbei ist, dann ist vorbei. Dann ist man halt wirklich nur noch sterbliche Reste. Ja, und dann, also ja, ist halt auch irgendwie so gewesen, deswegen ja habe ich mich eigentlich auch dazu entschlossen, das heute mal ein bisschen öfter zu versuchen, hier anzurufen, dass eine Freundin von mir sich im November das Leben genommen hat. Weißt du warum? Weiß ich nicht so genau. Also irgendwie hat sie wohl von sich gedacht, dass sie in der Welt nicht bestehen kann. Also dass sie, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, also weil ich selber nicht so genau da durchblicke. Irgendwie hat sie einfach immer nur sich gesehen und hat gesehen, dass sie nicht so ist wie alle anderen. Und dass sie sich zu den anderen, mit den anderen nicht vergleichen lässt und hat irgendwie so einen riesigen Minderwertigkeitskomplex entwickelt. Das Komische war aber, dass sie den Leuten gegenüber überhaupt nicht so gewirkt hat. Also so wie ich sie kannte, habe ich immer gedacht, Mensch, das ist eine tolle Frau. Und ja, und die weiß, was sie will und auch wenn sie, ja, wohl, also was bei mir mal ist, dass ich denke, ich muss so sein und ich habe meine festen Regeln und Prinzipien und wenn ich die nicht erfülle, dann bin ich irgendwie unglücklich oder ärgere ich mich über mich selber. Und sie hat immer so, wenn man so irgendwie über Charakter geredet hat, hat sie immer gesagt so, ja, eigentlich bin ich ja so. Weißt du, so bin ich. Ja. Und im nächsten Augenblick hat sie dann gesagt, nee, so bin ich eigentlich überhaupt nicht. Und das fand ich gerade so toll, dass jemand so offen zugeben kann, dass er keine Linie für sich gefunden hat. Ja. Dass er nicht genau weiß, wo er sich jetzt anpassen soll oder einfach sagt, ja, ich weiß es eben einfach nicht und nicht sich irgendwie da so Grenzen zieht, um sich selber irgendwas beweisen zu müssen oder so. Und jetzt hat diese Freundin, die du in gewisser Weise bewundert hast und die dir sehr vielleicht auch halbwegs klar erschienen hat, Selbstmord gemacht. Und wie hast du dann darauf reagiert? Ja, also das da wollte ich jetzt eigentlich noch drauf kommen, dass ich das Gefühl habe, dass es dann, also ich bin jetzt irgendwie überhaupt keiner religiösen Strategie verfallen, ja, dass sie nicht so ganz einfach weg ist. Also, dass sie irgendwie noch da ist. Also, ich habe manchmal das Gefühl, also jetzt nicht so nach dem Motto, sie legt mir die Hand auf die Schulter oder sowas, aber manchmal, dass es manchmal so mir entgegentritt irgendwie. Also, wenn ich irgendwas mache oder dass, wenn ich irgendwie versuche das mal, also oder wenn ich denke, so jetzt vorbei, jetzt brauche ich wirklich nicht mehr drüber nachzudenken oder so, dass dann irgend so ein Hammererlebnis kommt, wo ich einfach wieder total zurückgeworfen werde und denke, Mensch, siehst du, also so leicht kann man das nicht verdrängen. Und das, ja, ich weiß nicht so genau, wie ich das erklären soll. Denkst du, dass es okay war, ihre Entscheidung selbst mal zu machen? Oder warst du enttäuscht? Ja, so wie sie das gemacht hat, sieht es eigentlich nicht so aus, als wäre es unüberlegt gewesen. Also dazu muss man sagen, dass sie sich in Rügen von den Klippen gestürzt hat. Und also das so total zu ihrer Art passt. Also so durch den Wald zu laufen und sich da so total reinzusteigern und irgendwie so irgend so einem euphorischen Bild hinterher zu laufen, was, also so, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie dabei irgendwie die hochdramatische Musik, also waren wir uns irgendwie auch alle der Meinung, dass sie irgendwelche dramatischste Musik gehört hat und irgendwie dann wahrscheinlich noch das Bild von Caspar David Friedrich vor Augen oder weiß ich ja, dahin gefahren ist. Das klingt jetzt aber doch ein bisschen so, als wenn sie gewissermaßen so einer Illusion von sich gefolgt sei. Also weil du jetzt ihren Selbstmord als so eine Art Inszenierung beschreibst, und wo dann quasi so eine Ebene von Inszenierung oder von Theater dann auf eine ganz andere Ebene rutscht. Nämlich in so einem ganz profanen, unmittelbaren, wirklichen Tod. Entschuldigung, was war jetzt nochmal die Frage? Die Frage ist jetzt, weil du sagst, dass es auf der einen Seite sehr bewusst war, aber was du jetzt beschrieben hast, sah für mich aus, wie wenn sie eher irgendwie so eine Illusion inszeniert hätte. Ja, also eine Illusion, der sie vielleicht irgendwie nachgelaufen ist oder die sie geglaubt hat oder die sie irgendwie für wichtig erachtete oder die sie gewissermaßen als Schauspielerin ihrer selbst, also sie sich selbst gespielt hat und eine letzte große Inszenierung gemacht hat. Ja, das kann schon sein. Also das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber was ich, also das war auch so ein bisschen ihr naturell, würde ich mal sagen, ja. Mhm. Also so so impulsiv irgendwie. Und aber das Ding einfach ist, dass sie da einen ganzen Tag hingefahren ist. Also das ihr ziemlich lang, also allein vom zeitlichen Abschnitt her gedauert hat. Und von daher irgendwie denke ich, dass das nicht so unüberlegt gewesen sein kann. Also das. Du bist nicht sauer auf sie. Ja, ich weiß nicht, da gibt's noch so eine zweite Komponente irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt erzählen soll. Also irgendwie habe ich jetzt gerade so das Gefühl, ich meine, weiß ja irgendwie ich möchte ich nicht erzählen. Das wäre irgendwie. Also es kann einfach sein, dass es was in ihrem Leben gegeben hat, mit dem sie sich nicht getraut hätte, weiterzuleben. Ja, und wenn sie sich deswegen umgebracht hätte, dann würde ich ihr das so tierisch übel nehmen. Also das ist irgendwie so komisch, weil man weiß es einfach nicht. Ja? Aber es gibt schon immer auch feige Selbstmorde. Ja, ich will auch gar nicht, also ohne jetzt als Vorwurf. Also ich glaube, dass deswegen frage ich, weil das irgendwie meine Erfahrung war jetzt in Bezug auf die Idee, dessen Tod ja hier der Anlass dieser Sendung ist, weil ich da wirklich das Gefühl habe und hatte und das irgendwie auch erlebt habe, dass er unheimlich stark war und dass diese Entscheidung, seinem Leben ein Ende zu machen, eine Konsequenz auch aus dieser Stärke war. Oder vielleicht einfach auch das Ende einer bestimmten Stärke bedeutet. Und es war einfach so viel stärker. Ich habe es vorhin gesagt, damit wären andere Leute vielleicht 90 geworden und bei bestimmten Leuten oder bei einer bestimmten Art zu leben oder bei einem bestimmten Leben reicht es eben nur 30 Jahre und dann muss man das akzeptieren. Dann ist es okay. Und es gibt aber auch, das wäre auch vorstellbar gewesen, das wäre auch für die Idee oder für Freunde oder für Bekannte vorstellbar gewesen, wo man einfach sagt, Scheiße, du Idiot. Also hättest dich doch einfach irgendwie zusammenreißen können, verstehst du? Also dass Leute einfach abtreten, weil sie feige sind, weil sie nicht aushalten, und ist vielleicht auch eine Überlegung, die ein wer irgendwie mal an Selbstmord gedacht hat, also die aus so einer eigenen Erfahrung auch erwachsen kann. Dass man sagt, ja, das wäre jetzt irgendwie prima, jetzt springst du hier runter und zack, hast du alle Probleme irgendwie erledigt. Verstehst du? Und die eigentliche Herausforderung oder die eigentliche Aufgabe oder der eigentliche Sinn dessen, was man da irgendwie zusammenlebt, besteht eben darin, doch mit diesen Problemen fertig zu werden, solange man eben wirklich die Kraft hat. Naja, aber ich denke, das ist auch irgendwie immer so eine komische Sache zu sagen, ja, weißt du, das, also ich meine, einerseits denke ich natürlich, ich kann das akzeptieren, klar kann ich sagen, irgendwie, gut, das hat er so gewollt, aber andererseits kommen wir doch dann irgendwie auf den Punkt, wenn ich das sage, dann sage ich einfach, keiner hat Schuld, der noch lebt, ja, dann kann ich einfach sagen, derjenige hat das so gewollt, der hat, hundertprozentig sein Leben bis zum Ende gelebt und jetzt ist er tot und jetzt muss ich ihn so im Gedächtnis behalten. Und das ist mir halt irgendwie auch aufgefallen bei der Beerdigung von meiner Freundin, ne? Dass da so, also wo ich denke, dass die Eltern vielleicht doch irgendwie auch, sagen wir mal, nicht entscheidend gewesen sind, also jetzt wirklich nicht dabei gewesen sind, dass sie irgendwie sich umgebracht hat, sondern dass sie einfach ganz große Fehler begangen haben in der Erziehung oder weiß ich wie. Ja. Und dass halt, da muss ich auch wieder auch für die Kirche kommen, das war irgendwie ein kirchliches Begräbnis, oder katholisch oder evangelisch, ich weiß nicht mal. Jedenfalls hat dann der Pfarrer dann noch angefangen irgendwie von wegen, ja, Gott hat sie zu sich berufen, was ja noch nicht mal sein kann, weil Selbstmörder ja auch nicht von Gott berufen werden, ne? Mhm. Aber hat er halt gesagt irgendwie, hat sie zu sich berufen und so weiter und so fort, und wäre sie nicht so früh von zu Hause ausgezogen und so weiter und so fort. Und also es kam halt von den Eltern, die Eltern haben halt mit dem Pfarrer geredet, und dann kam da halt irgendwie sowas raus von wegen, unsere Kleine, wäre sie zu Hause geblieben und so weiter, dann wäre alles klasse gewesen, oder also nicht ganz so, aber so ähnlich irgendwie. Und das ist einfach dann der Punkt, wenn man einfach alle Verantwortlichkeit von sich weist und einfach sagt, okay, sie hat es, oder weiß ich mal, wegen Gott, oder sie hat es so gewollt, ja, und dann einfach sagt, gut, so ist es jetzt gewesen und uns trifft alle keine Schuld. Okay, Antonia, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ernste Stunde. Wer jetzt weint, irgendwo in der Welt, ohne Grund weint in der Welt, weint über mich. Wer jetzt lacht, irgendwo in der Nacht, ohne Grund lacht in der Nacht, lacht mich aus. Wer jetzt geht, irgendwo in der Welt, ohne Grund geht in der Welt, geht zu mir. Wer jetzt stirbt, irgendwo in der Welt, ohne Grund stirbt in der Welt, sieht mich an. When I was young, and it was when Mutter? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Zwei Telefonnummern sage ich jetzt durch. 0331 74 81 110 ist meine Telefonnummer hier und ab sofort ist auch der halbautomatische Anrufbeantworter geschaltet. Der hat die Nummer 0331 721 39 32 0331 721 39 32 und da können all die Leute, die hier nicht durchkommen, die hier auf einem Besetzzeichen stoßen, anrufen und vielleicht ihre Anmerkungen zum Tod, zum Sterben, zu ihrem Umgang mit Toten machen. Das Ganze wird auf Band aufgezeichnet, zusammengeschnitten und wir können es uns dann gemeinsam an Beginn der nächsten Sendung anhören. Thema also ist Tod. Die Fragen, die ich eben für den halbautomatischen Anrufbeantworter genannt habe, gelten auch für diese Sendung. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin hier Birne. Grüß dir da erstmal. Hallo, Tag. Tag. Birne, wann hast du das letzte Mal über Tod geredet? Du, ich rede jeden Tag über den Tod. Weil ich arbeite da in der Branche. Als was? Na, weißt du, als Gräfdigger. Ah ja, richtig. Ja, und da dachte ich mir, hörst du mal zu und so. Ja, über den Tod wird ja so viel geredet, wa? Zweck Seelenwanderung oder auch nicht. Ja. Zumindest bei Suizidgefährdeten, also Selbstmörder. Mhm. Ist da also mit der Seelenwanderung gleich null, wa? Sagt die Kirche. Nee, also das musst du doch mal logisch sehen. Ich meine, kick mal, nehmen wir mal an. Ich weiß nicht, hier DD oder wie der Hörer da hieß, ja, der sich da leben war ja hat. Nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Mitmacher der Sendung. Der hat ja immer diese seltsamen, wunderschönen, witzigen Zusammenschnitte der vorigen Sendung gemacht ja, und lustige Hörspiele gebaut. Ich hab das gehört, bloß was mich wundert, er hat sich das Leben genommen. Mich würde mal interessieren, wie er sich das Leben genommen hat. So kann ich mir dann auch ein Bild machen, zwecks weiterleben oder auch nicht. Und das wissen wir ja eben nicht, wa? Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Also ich kann irgendwie nur sagen, wir müssen hier auch nicht über die Idee reden oder wir können reden. Du kennst ihn nicht, ich kenne ihn auch nur sehr knapp und würde ihn eher als so virtuellen Freund bezeichnen. Ich kenne ihn 2 oder 3 Jahre und wir haben ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Und es ist so also komisch, was mich irgendwie wieder nachdenklich gemacht hat. Das ist aber passiert natürlich, wenn man irgendwie mit vielen Leuten Kontakt hat, dass er einfach richtig ein guter Typ war und immer so die Chance da wäre. Das ist so ein Vorwurf, den man sich, glaube ich, oft selbst macht, wenn Leute sterben. Man hätte doch eigentlich mal sollen und ja, man hätte doch eigentlich mal müssen. Das ist irgendwie scheiße. Nee, aber Berno, was mich jetzt bei dir interessiert, ist weder die Frage der Seelenwanderung, sondern dieses Verhältnis. Einerseits, wenn der Tod zum Job wird und man Leute da beerdigt, dann hat man natürlich ein relativ distanziertes Verhältnis dazu. Ja. Oder hat, was die Arbeit betrifft, ein anderes Verhältnis dazu. Nee, das wollte ich ja eben gerade sagen. Als wenn man Tod irgendwie selber unmittelbar erlebt und davon betroffen ist. Pass auf, das ist ja folgendermaßen, all die weil ich ja damit tagtäglich zu tun habe und ich mir ja auch schon meine Gedanken gemacht habe, wie wird es mal sein, halt, wenn Birne halt mal nicht mehr ist und so. Ja, und da sage ich mir ganz einfach, um die Sache da ein bisschen zu umspielen, der Schlaf ist der Bruder des Todes, weil ich meine, wenn du als normaler Mensch normal sterben tust, wie das in der Laufbahn eben so ist, aber wenn du eben halt, was weiß ich, ja, eben nach einem anderen weghaust und sowas, wie du sagst, jetzt mache ich Schluss hier, spring von der Klippe oder, dann ist das da so eine Sache, wa? Ja, ist das nicht okay? Naja, okay. Ich würde sagen, das ist feige, sich das Leben zu nehmen, weil, weiß ich nicht. Wisst ihr, ich meine, wenn auch einer ganz schön krank ist oder sowas, ja, dann, naja. Wieso ist das feige? Sterbehilfe ist das da auch so eine Sache, wisst ihr? Nee, warte mal, nee, jetzt kommen wir nicht vom Hundertsten ins Tausendste, wieso ist das feige? Hat man denn die Pflicht zu leben? Naja, ich meine, man ist ja dazu da, um zu leben. Wer sagt denn? Naja, das sagen. Ja, aber zum. Das sagt mir mein Geist. Guck mal, zum Leben gehört doch aber irgendwie der Tod. Und die Frage ist, ob man ein Recht darauf hat, das selber auch in die Hand zu nehmen oder ob man darauf warten muss, dass einen irgendein Laster auf der Straße umreißt oder dass man Krebs kriegt oder dass man an Altersschwäche stirbt. Oder ob man nicht auch die Möglichkeit und das Recht dazu hat, das irgendwann an einem bestimmten Punkt selber zu bestimmen. Naja, ich meine, auch wenn derjenige das sich da selbst bestimmen kann und es würde erlaubt werden oder sein, oder sagen wir mal, er entscheidet das und ob er das dann macht, ich weiß nicht, ob die Frage ist nicht, ob es erlaubt ist oder ob es irgendeiner erlaubt hat. Die Frage ist, ob man selber für sich das Recht darauf hat. Naja, Also, wenn du das so siehst, ja. Klar, ich meine, hat jeder das Recht. Ich seh's so. Also, ich meine, du kannst das auch anders sehen. Ich seh's nee, so. Aber, du klangst so, als wenn du das nicht so siehst. Und mich hätte bloß interessiert, warum du denkst, dass man das Recht nicht dazu hat. Ja, naja, das ist da auch so ein Problem. Wisst ihr, ich hab da auch so einen Fall gehabt und sowas. Und da hinkt dann auch so einfach so schlagartig. Was heißt denn, du hast denn so einen Fall gehabt? Halt, was heißt denn, du hast so einen Fall gehabt? Nee, das will ich jetzt nicht, weil, das kann ich jetzt nicht so, weißt du. Jedenfalls, ich hab so einen Fall gehabt und so, und da hat dann auch jemand den Kurzen gemacht und so, und ich war also echt sehr enttäuscht gewesen. Ja, weil derjenige, der war auch nicht gerade alt gewesen. Und deswegen fand ich das also. Ich weiß nicht, hatte was mit dem Alter. Ohne irgendwie was Bescheid sagen, weißt du, einfach so das Licht ausgeknüpft und dann. Tschüss, und ich hab das dann erst, was weiß ich, kurz vor, bevor es dann zum, weißt ja, wo es dann hingeht. Ey, Birne, lacht es an ihm oder vielleicht lacht es auch an dir? Nee, warum muss der Bescheid sagen? Wir waren ja gute Kumpels und all sowas, weißt du. Und, hast du mal gefragt? Hast du mal gefragt? Gefragt, wen soll ich denn da noch fragen? Nee, ihn, als er noch erlebt hat. Weil du sagst, er hat nicht Bescheid gesagt. Ey, warum hat er denn die Pflicht, dir Bescheid zu sagen? Vielleicht hättest du die Pflicht gehabt, ihn zu fragen. Naja, pass auf, derjenige, der da eben halt den Kurzen gemacht hat, der hat mir vorher noch gesagt, wenn das der Fall ist. Und da hab ich dann immer gesagt, nun quatsch mal hier nicht so ein Blödsinn und sowas hier, wir werden hier noch etliche Dinger und so weiter wegrufen und so, mach hier nicht so ein Ding. Ja, aber derjenige meinte dann, wenn das der Fall ist, war, dann soll ich, weil ich das ja als Job habe, der hat den Wunsch geäußert. Ja. Ja, eben halt Kiste oder ohne, soll ich das eben halt klar machen. Und ich habe das als Witz empfunden und ich habe gesagt, ja, bloß, dass der ihnen dann erstmal Ruhe gibt, wisst ihr, und dann bin ich irgendwann mal da, bin gegangen und ja, 14 Tage später, durch einen dummen Zufall, lese ich dann da irgendwas in der Zeitung, ja, und noch eine Woche später darauf klingelt er im Telefon. Hey, Birn, hatte ich dann nicht... Dann war klar gewesen, was los war und dann ging das Versprechen, was ich da eingelöst habe, habe ich ja auch dann wirklich eingelöst, weil das war ja dann auch der letzte Wunsch desjenigen gewesen und sowas. Ey, Birne? Ja, warte. So wie du es eben erzählt hast, habe ich den Eindruck, dass er doch Bescheid gesagt hat? Dass du nur ja, nicht gehört hast, kann das sein? Vielleicht wollte ich das auch überhören. Wisst ihr, weil ich, weiß ich nicht. Also ich war da echt ganz schön betroffen gewesen. Ich wusste zwar, dass da irgendwie was im Busch ist, aber dass man dann auf einfach so hier von 0815 das Licht ausknüpfen kann und sowas, weißt du, das fand ich wiederum nicht so gut. Aber derjenige, der wollte ja auch nicht mit Schmerzen sterben oder sowas. Weißt du, vielleicht hat er sich dann, derjenige sich dann dabei gedacht, naja, mache ich mir eine Erleichterung. Ja, aber dadurch hat er mehr gelitten, kannst du mir glauben. Du leidest an so einem Selbstmord mehr als an irgendeinem anderen Tod, wo du weißt, das steht schon amtlich fest, ja, du hast, was weiß ich, nur noch 2 Wochen und ja, du willst die 2 Wochen nicht abwarten, machst das innerhalb von 5 Minuten. Daran leidest du mehr, als du hättest dann noch die 2 Wochen abgewartet. Du, ich rede hier keinen Scheiß. Ich weiß, von was ich rede. Ist gut, ne? Aber Birne, ein bisschen verunsichert mich deine Sicherheit, muss ich sagen. Du, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie das mal später mit mir wird. Ich sag einfach so, ich werde das mir ankommen lassen. Auf jeden Fall, wird das eine Würdigung sein. Wird auf jeden Fall später mal eine Riesenparty geben, also dafür habe ich schon gesorgt. Weil, kick mal, du musst das ja auch mal so sehen. Ich meine, derjenige, der da aus dem Leben gescheitert hat oder sowas, der hat ja irgendwelche Papiere noch und finanzielle Sachen, war von irgendwelchen Lebensversicherungen und sowas. Ja. Und wenn du nicht weißt, würde das... Meinst du, hängt für andere Leute eine Menge Arbeit dran? Was? Hängt für andere Leute eine Menge Arbeit dran. Du, eine Menge Schreibkram. Ja. Und pass auf, das ist die eigentliche Schweinerei. Oder ist das ja sowieso so, die kommen nachher noch, wie nennt sich das, Obduktionstüche, ne? Die wollen dann noch analysieren, an was der und wie rum der ist. Ne? Ja. Und das finde ich wiederum auch so eine Sache, ja. Da nimmst du dir das Leben, weil du denkst, das ist alles schön und gut und knallst du auf den Boden. Und zack, machst anderen Leuten Arbeit. Hey, hast du erstmal eine Menge Dreck vor der Tür? Ganz ehrlich gesagt, bis du den erstmal weg hast, dauert eine Weile und dann liegst du dann da, was weiß ich, zerbröselt auf dem Tisch, weißt du, und dann wird an dir dann noch rumgepickt und sowas. Und bei normalen Tod ist das so, weißt du, da stirbst du einfach, dann kommt dann der Anwalt und Bestattungsinstitut, der führt dann da halt das Sterbeformular aus und damit hat sich dann die Sache erledigt. Dann kommst du in den Kühlhalle und dann ist gut, dann kommst du in eine Kiste und dann unter der Erde. Also, aber so bei so Zielgefährdete, na gut, Nacht. Du meinst, bei normalen Toten ist der bürokratische Aufwand ungleich geringer. Und dann, lass mich hier noch kurz was erzählen, dann hatte ich mal eine Eingebung gehabt. Das war überhaupt nicht die Härte, das heißt, also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also, das war vor was, 10, 15, 20 Jahre her. Das war ein Sonntag gewesen, Samstag war ich in der Disco, genau, habe ich lange gepennt. Und irgendwann, so Sonntag früh war das gewesen, also ich war noch ziemlich müde gewesen, höre ich auf einmal, wie einer vom Hochhaus springt. Ich werde wach, schnapp mir den Hund, nimm den an der Leine, geh zu dem Hochhaus. Entschuldigung. Geh zu dem Hochhaus und ich muss ja ehrlich sagen, da lag echt nur noch Matsche vor der Haustür. Vom Hochhaus. Ey, frag mich, wie, entweder war das da so ein Zwischenruf oder was, ich weiß nicht, im Unterbewusstsein oder sowas, oder es ist eben halt rüber gesprungen zu mir, also jedenfalls seelenmäßig war da schon irgendwie was dran, aber das war dann nur kurzfristig, weißt du, bis es dann halt klapp gemacht hat. Bernrik, danke für deinen Anruf. Ich danke dir, wa? Also ich wünsche dir erstmal was, viel Spaß noch und weißt ja, das Leben geht weiter und immer, wie sagt man so schön, man ist zum Sterben geboren worden, genau, sein oder nicht sein, das ist die Frage. Tschüss. Ja, ciao. Der Totengräber aus Hamlet hat gesprochen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Katrin. Und du bist wirklich der Meinung, dass jeder selber für sich entscheiden kann, wann er geht? Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Hey, ich meine dich. Ja. Also ich finde das ganz schön egoistisch. Ich meine, man lebt doch nicht ganz alleine. Ich bin doch hier kein Einsiedler oder irgendwas. Ich lebe doch in einem bestimmten Beziehungsgefüge und da kann ich dann nicht einfach sagen, ach ne, ich habe jetzt entschieden zu gehen, ich bringe mich jetzt um und das war's dann. Das geht nicht so. Du stellst es jetzt ein bisschen kurz gegriffen dar. Also wenn du mich jetzt fragst, ich denke, dass man grundsätzlich das Recht darauf hat, zu entscheiden, ob man sterben will oder ob man nicht sterben will und dass es unter Umständen eine Entscheidung ist, die andere Leute auch zu respektieren haben, auch wenn sie davon verletzt oder enttäuscht oder traurig darüber sind. Ansonsten ist es, lässt es sich, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Natürlich gibt es Situationen, also, oder hat man auch immer Verantwortung für andere Leute und das ist eine Sache, wenn es jetzt zum Beispiel um die Idee, dass ich den Eindruck habe, dass er auch in dieser Entscheidung, sich selber umzubringen, dabei schon auch von seiner Verantwortung für andere Leute gewusst hat. Und die können damit so umgehen? Also die haben da jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass sie da... Ich meine, da hat die doch verletzt damit oder ich verstehe das nicht. Was war denn an dem so anders, dass das bei dem anders ist? Ich muss jetzt mal sagen, dass du sehr egoistisch klingst. Dass du denkst, ja, da stirbt jemand und dann bin ich ganz traurig und dann ist er weg und dann kann ich nicht mehr mit dem reden und das darf der doch nicht. Der darf mir doch nicht so wehtun. Warum darf der das nicht? Naja. Also ich meine, dreht sich das Leben der anderen Leute oder in so einem Fall jetzt gewissermaßen, dreht sich alles um dich? Nee, ja. Vielleicht gibt es einfach Punkte, wo, sagen wir, die Kraft dafür braucht das, wo man wo man denkt, vielleicht nicht, wo man es vielleicht ja nicht wirklich ist, aber wo man, wo der Eindruck, das Denken, das Gefühl, an einem bestimmten Endpunkt zu sein, so stark ist, dass man denkt, dann macht man jetzt auch Ende. Ja eben, und das habe ich oft genug erlebt und dann ist mir nämlich immer gesagt worden, dass ich das nicht einfach darf, dass ich nicht einfach gehen darf. Was heißt, du hast das oft genug erlebt, indem du Selbstmordversuche gemacht hast? Unter anderem. Hattest du da die wirkliche, also ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht drüber reden willst, musst du irgendwie sagen, das ist immer ein bisschen schwierig, so eine Geschichte im Rade zu verhandeln, ohne dass das irgendwie so eine Voyeurskacke wird. Mhm. Hattest du da die, ich glaube, oft sind ja Selbstmordversuche auch, ja, so Signale, ne? Also, dass man gewissermaßen anderen Leuten mitteilen will, dass es einem irgendwie extrem scheiße geht und dass man selber irgendwie da nicht rauskommt, dass man nicht weiter weiß und dass man deren Hilfe braucht. Mhm. War das eher so Situation oder warst du wirklich an dem Punkt, wo du gesagt hast, jetzt würdest du gerne die Tür zumachen? Die Situation, die du geschildert hast, die war bei meinem Mann und der hatte nur halt das Pech, dass ich zu spät nach Hause gekommen bin. Der hat sich umgebracht? Ja. Und das ist eine Sache, die dich sehr verletzt hast und die du ihm... Ja, das habe ich dem, also ich habe jahrelang eigentlich mit einem absoluten Schuldkomplex da gelebt, also immer das Gefühl, dass ich schuld war, weil ich ihm, naja... irgendwie auf Signale, die er davor gegeben hat, nie reagiert habe oder was weiß ich. Oder und dann ist ihm jetzt vorgeblieben, dass er das eben gemacht hat, um mich zu treffen. Also dass er eigentlich genau das wollte, dass ich darunter gelitten habe die ganzen Jahre. Oder dass es eben, ja. Das wäre natürlich in der Tat sehr ungerecht. Also deswegen, wenn du dann so sagst, dass, dass es im Tier jeder selber entscheiden kann, dann ich glaube grundsätzlich, dass es jeder selber entscheiden kann, aber ich glaube, dass es auch, und das habe ich vorhin auch gesagt, dass ich glaube auch, dass es Situationen gibt, in denen Selbstmord feige ist, in denen Selbstmord Betrug an sich selbst und an anderen ist, in denen Selbstmord dazu dient, andere Leute zu verletzen. Ich kenne deine Situation nicht und ich kenne nicht die Situation, in der du mit deinem Mann gelebt hast und ich kann dir da nicht Schuld zusprechen oder dich von Schuld freisprechen. Ich habe jetzt nur ganz grundsätzlich für mich so gesehen, dass ich denke, dass man schon das Recht darauf hat. Und wie lange ist das her mit deinem Mann? Das ist jetzt schon 5 Jahre, ist das jetzt schon, ja. Und bist du immer noch in der Situation, dass du denkst, du hast Schuld daran? Manchmal schon, das ist also halt immer auch davon abhängig, wie es mir gerade geht oder so. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir dann auch oft wieder, ja, vielleicht baue ich mir dann extra auch wieder Probleme irgendwie auf oder so und wo ich das dann auch wieder mit ausgrabe, damit es mir dann wieder ganz schlecht geht oder so. Macht man ja oft, dass man sich dann noch weiter reinsteigert. Ja. Und du hast aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass er sich selber umgebracht hat, um dir weh zu tun. Hm. Aber das habe ich jetzt erst, das hatte ich vorher nie so. Also vorher habe ich immer nur gedacht, dass ich schuld dran bin. Und seit wann hast du das oder warum hast du das jetzt? Na, weil ich die Schuld ablegen will. Also ich will nicht schuld dran sein. So langsam wird es mir vielleicht bewusst, dass ich ja letztendlich vielleicht doch gar nicht dafür kann, weil das ist eben seine Entscheidung war. Ich weiß nicht, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den du bedenken solltest. Könntest du dir für dich selbst ja nicht vorstellen, dass du an einen Punkt kommst, wo du denkst, ey, jetzt bin ich alle, jetzt ist es vorbei? Na schon, aber ich kann dann trotzdem nicht einfach gehen. Weil ich habe 2 Kinder und wenn ich dann jetzt sage, also jetzt gehe ich, dann haben die da überhaupt keine Chance. Also dann hat der Vater sich umgebracht, dann bringt die Mutter sich um, dann haben die da überhaupt gar keine Chance. Dann haben die kriegen doch nichts mit, wo sie dann irgendwie sagen, es gibt doch, also man kann Probleme lösen, also es geht immer wieder weiter oder so. Ja. Du beschreibst es jetzt sehr negativ, also die Kinder gewissermaßen als das Einzige, warum du... Das Einzige. Also wenn sie das Einzige wären, dann wäre ich jetzt... Na doch, in Zeit, manchmal sind sie das Einzige, was noch hält. Sind die Kinder denn nur was gewissermaßen verhindert, dass du jetzt stirbst, oder sind die nicht auch eine Möglichkeit zu leben? Das wird jetzt langsam. Die ersten Jahre waren es nur die mögliche, also deswegen war auch vielleicht meine Meinung von am Anfang so krass, also dann ist mir immer von allen gesagt worden, ich habe gefälligst zu bleiben wegen den Kindern. Das ist auch ein gutes Argument. Ja. Denkst du, dass man auf Tote schimpfen darf? Ja, denke ich. Habe ich auch gemacht. Also sonst wäre ich, glaube ich, geplatzt. Wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich denke, wenn es dir hilft, sag, ich weiß ja nicht, wie er hieß, aber sag ihm, dass er ein Arsch ist. Das habe ich schon gemacht. Ja? Okay, danke für deinen Anruf, ja? Tschüss. Hallo? Hier ist Christian. Tag, Christian. Hallo, ich wollte erst mal sagen, ich habe zwar nicht oft mit dem Tod zu tun, aber doch schon so ab und zu. Also neulich ist halt eine Freundin von meiner Mutter gestorben. Die hatte Krebs und da fällt es einem doch oft auf, auch wenn man, als sie noch lebte, gar nicht bemerkt hat, dass diese Frau so viel Gutes getan hat zu einem selbst. Aber als sie dann tot war, kam es doch halt schon raus, dass, weiß ich nicht, sie hat dir damals, weiß ich, 100 Mark geschenkt oder sowas, halt jetzt mal ganz abgesehen davon. Und dann denkst du, ach, schön und so, und dann ist sie vom einen Tag auf den anderen tot und dann denkst du dir, die arme Frau, und eigentlich hat sie gar nicht so sehr gemocht und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ach, das war jemand, den du eher nicht leiden konntest? Naja, teils. Also mal kam sie mir recht seltsam vor und dann dachte ich so, bisschen komisch die Frau, und dann, weiß ich nicht, ganz nett verabschiedet, dann war sie auf einmal ganz lieb und dann lag sie auch schon im Krankenhaus und Ich hatte leider nicht mehr die Zeit, sie zu besuchen, weil es ging dann wirklich von einem Tag auf den anderen, ging es ihr immer schlechter, und aber der Tod hat sich dann recht lange hingezogen noch. So um die 3 Wochen, bis sie dann endlich gestorben ist, kann man sagen. Naja. Und hat ihr Tod dein Bild von ihr verändert? Vom mittleren Bild ins Gute. Werden Tote immer besser? Schwierig, aber ich glaube, Tote sind halt so lange noch nicht gestorben, bis du sie vergessen hast. Und wenn du sie nicht vergisst, dann werden sie halt auch immer besser. Ja, glaube ich schon. Ja. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ja, ja, bitte. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Pavel, grüß dich, guten Abend. Pavel? Ja. Habe ich richtig verstanden, den Namen, Pavel? Ja, richtig, Pavel. Ja. Also zwei Sachen fallen auf, wenn man die Leute hier hört oder auch wenn man sich mit anderen darüber unterhält. Also erstmal denke ich mal, dass die meisten Menschen sich... Pavel, warte mal, du bist ganz schlecht zu verstehen. Also du müsstest irgendwie versuchen, ganz nah mit dem Mund ans Mikrofon zu gehen und ein bisschen lauter sprechen, ja? Na, ich stelle mich jetzt an, ich nehme eine Antenne, dann geht es vielleicht. Ja. Besser? Ja. Ja, dass die meisten Menschen sich da irgendwie eine Konstruktion bauen, also mit Religion zum Beispiel, oder, warte mal, ich mach mal heute leiser, sich eine Konstruktion bauen, dieses Leben nach dem Tod, ne? Mhm. Das hört man ja doch öfter mal. Oder doch hier angeklungen. Und, finde ich ein bisschen erstaunlich. Denn ich denke mal, dass das doch die meisten begreifen, tief im Innersten, dass das Leben was ganz endgültig ist, was einmal ist. Und dass man also versucht, über dieses Leben nach dem Tod sich einen Trost zu bauen. Oder es ist eine Art des hilflosen Versuches, damit umzugehen, dass man eben wirklich nur einmal lebt. Ja? Und die Frage des Rechtes auf Suizid, denke ich mal, die hast du ganz klar und richtig beantwortet. Denn mit dem Recht auf Leben, das Recht auf Leben impliziert ja auch, dass man sicherlich selbst bestimmen muss, wann man auch ein Ende macht. Ja. Pavel, du brauchst so einen Trost wie, sagen wir, ein Leben im Jenseits oder ein Leben nach dem Tod, brauchst du nicht? Nee, den brauche ich nicht, sicherlich. Ich habe irgendwann mal begriffen, dass die Geschichte wirklich einmalig ist. Und ich denke mal, das Beste mit dem Tod umzugehen ist, sein Leben so zu leben, dass man am Ende zufrieden ist. Ne? Aber trotzdem denke ich mal, dass es völlig natürlich ist, vor dem Tod einfach eine scheißende Angst zu haben. Ne? Denn das Wunderleben ist uns eben nur einmal gegeben. Und dass wir davor Angst haben, dass dieses Wunder eine begrenzte Zeit ist, ist doch völlig natürlich. Du hast Angst vorm Tod? Ja, verständlich. Nee, ich halte es nicht für selbstverständlich, deswegen frage ich. Aber du hältst es für selbstverständlich, die Angst vorm Tod? Na, ich denke mal, die meisten Menschen haben Angst vorm Tod und auch dieses nee, jetzt red mal nicht von den meisten Menschen, bleib bei dir. Gut. Also ich denke mal, dieses Gerede von dem natürlichen Umgang mit dem Tod kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn wenn man eben begreift oder irgendwann mal begriffen hat, dass dieses Wunderleben, wenn man mal das erdgeschichtlich sieht, dann irgendwie eine Mikrosekunde, die uns gegeben ist, dann ist es doch für mich relativ wichtig, ob das lange dauert oder nicht so lange dauert. Ne? Und deshalb habe ich selbstverständlich wie die meisten Menschen Angst davor, dass es irgendwann mal zu früh zu Ende ist. Hast du eine Vorstellung, wie alt du werden willst? Das hängt natürlich von dem Verlauf des Lebens ab, aber ich stelle mir natürlich wie die meisten Menschen eine durchschnittliche Lebenserwartung vor, also sagen wir mal von über 70 Jahren. Ne? Aber noch eine andere Sache, die jetzt hier immer wieder angeklungen ist, ist ja diese Frage Recht auf Selbstmord und Verantwortung gegenüber den Hinterbliebenen. Und ich denke mal, oder auch das Thema, wie feige ist ein Suizid. Und ich denke mal, dass die Leute, abgesehen von irgendwelchen Teenagern, die sich also mit 14, 15 umbringen, die Leute, die also schon ein gerütteltes Maß Leben hinter sich haben, dass da schon so ein Leidensdruck dahinter stehen muss, dass man von einem feigen Selbstmord, also ich würde mich nicht anmaßen, von einem feigen Gehen zu sprechen. Ich denke mal schon, dass da recht viel dahinter steckt. Und also Selbstmord, Feige, wenn ich der Typ, der sich umbringt. Ich würde nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, das, was Antonia eben erzählt hat, die hat eine ganz andere Situation beschrieben, als die, über die ich vorher geredet habe zum Beispiel. Insofern würde ich schon also so Unterschiedsmöglichkeiten sehen. Ja, das ist richtig, aber sie hat ja auch gezeigt, dass natürlich die Hinterbliebenen relativ hilflos davor stehen. Und dennoch wird derjenige, also der Mann oder der Partner, wird Gründe gehabt haben, und da hast du ja vollkommen recht, die man erstmal akzeptieren muss, was natürlich für den Hinterbliebenen... Nee, er wird Gründe gehabt haben, aber es gibt, glaube ich, Gründe, die man akzeptieren kann und Gründe, die man nicht unbedingt akzeptieren muss. Ja, das ist richtig. Aber ist jetzt ein bisschen eine abstrakte Diskussion. Pavel, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar, danke. Okay, tschüss. Lebenslauf. Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein grades, ein Recht noch auch. Dies erfuhr ich, denn nie sterblichen Meistern gleich habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen, dass er kräftig genährt Danken für alles lernt und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Thank you. Text von Friedrich Hölderlin. Lebenslauf und Musik von Depeche Mode, die DD ziemlich gerne mochte. Ne? Seltsame Mischung. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, ich bin der Rudi, hallo. Ach Rudi, ich hab noch was vergessen. Ich wollte nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. Die Leitungen sind ja hier besetzt, also wer hier nicht durchkommt und vielleicht doch selbst, ohne dass er gefragt wird oder sich darüber unterhalten will, etwas zum Tod sagen kann oder sagen will, der kann die Nummer 0331, das ist die Vorwahl von Potsdam, anrufen, 0331 721 39 32 721 39 32, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter, der nimmt eure Ansagen auf Band auf, schneidet sie zusammen und wir können sie am Anfang der nächsten Sendung hören. So Rudi, jetzt können wir reden miteinander. Ja, also im weiten Teilen kann ich mich eigentlich den Ausführungen von dem Pavel anschließen. Und zwar bin ich der Meinung, dass prinzipiell jeder das Recht hat, sein Leben zu beenden, wenn es ihm danach ist. Wo kommst du her? Ich? Ja, also, ich bin kein Berliner. Ja, nee, da hört man ziemlich deutlich, dass du kein Berliner bist. Das ist ganz vorsichtig formuliert. Du bist quasi eins der Gegenteile eines Berliners in Bayern. Das stimmt, genau. Da bist du ja sicher durchaus katholisch erzogen worden, oder? Nein. Aber in einem katholischen Umfeld groß geworden. Ich bin traditionell katholisch, aber nicht so erzogen und hab damit auch nichts im Hut. Ja. Also das Religiöse spielt da eigentlich keine Rolle bei uns. Von vornherein nicht, weil du in einer Familie groß geworden bist, der das keine Rolle spielt. Ja, genau. Und inwieweit spielen dann, sagen wir so, christliche Feste in eurem Familienleben? Haben die da irgendwie eine Rolle gespielt? Nein. Ja, aber so Weihnachten und Ostern, aber dann eher so die weltliche Variante. Ja, ja, genau. Also ich muss dazu sagen, man in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ist man traditionell katholisch, aber wie sagen die Katholiken da, Mischehe? Ja. Und da hat es keine Rolle gespielt. Und ich bin auch, sobald ich die Entscheidung selber treffen konnte, aus der Kirche ausgetreten. Also ich habe damit nichts am Hut. Und wenn du heiratest, dann gehst du auch nur ins Standesamt? Ich bin schon verheiratet und das Ganze nur im Standesamt, ja. Ja. Also, das ist, gehört zwar nicht zum Thema, aber ich sage halt, die Serviceleistungen der Kirche nehme ich nicht in Kauf, oder dafür nehme ich nicht in Kauf, dem Verein anzugehören. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Weil du mit dem Service unzufrieden bist, oder? Bitte? Weil du mit dem Service unzufrieden bist? Ich bin nicht mit dem Service unzufrieden, aber sagen wir mal, wenn man den Service, den die Kirche bietet, so Ausrichten des Hochzeitsfests oder sonst irgendwas in Anspruch nimmt, dann denke ich mal, sollte man auch dahinter stehen. Ja. Also der Institution, und ich lehne halt von vornherein die Institution Kirche ab. Aber nun bietet ja möglicherweise die Kirche gerade einen Jurist, in dem sich vielleicht, also was wichtige und gute und funktionierende Stützen für den Leben und möglicherweise auch für den Umgang mit dem Tod bietet. Kann ich nicht bestätigen, also da habe ich keine Erfahrung damit. Ich bin der Meinung, dass der beste Hintergrund, den man haben kann, eine intakte Familie ist. Dass da einfach irgendwelche Leute da sind, an denen man sich dann festhält, beziehungsweise wenn man vor der Entscheidung steht, Leben oder Tod, das ist eine große Verantwortung. Also es gibt ja Situationen, in denen man möglicherweise tatsächlich vor dieser Entscheidung steht und da eine Wahl zu treffen hat. Ja. Und ansonsten ist ja der Tod nicht zu vermeiden. Ja, nein, das ist klar. Ich denke jetzt vom Selbstmord, so diesen dummen Spruch, das Leben ist eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Ja. Aber ich genieße das Leben und ich denke, dass das wohl die meisten Leute tun. Ja. Und dass derjenige, der sich entscheidet, aus dem Leben zu treten, bestimmt einen triftigen Grund dafür hat. Und ich denke auch, dass es auf keinen Fall feige ist, aus dem Leben zu treten, sondern dass es eine große Portion an Mut erfordert, weil ich kann ungefähr abschätzen, was mich im Leben erwartet, was auf mich zukommt, aber was danach kommt, das ist sehr schwer abzuschätzen. Das ist schon relativ riskant, ja, eben. Selbstmord zu machen. Wer weiß, was da auf einen zukommt. Vielleicht fängt da die Mühsal erst an. Ja, das weiß man nicht. Also zurückgekommen ist noch niemand und konnte das auch nicht erzählen. Mhm. Sicher, ich meine, es gibt viele Leute, die glauben an etwas, aber ich meine, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist jemand, der Selbstmord macht, also verbannt aus dem Himmel oder so. Also kann er auf das nicht bauen. Ja. Das ist also meiner Ansicht nach schon ein sehr mutiger Schritt. Du hast jetzt eine intakte Familie als Fluchtpunkt beschrieben für so eine Entscheidung, Selbstmord oder nicht Selbstmord, ist jetzt eine Entscheidung, also keine Alternative, die für dich jetzt aktuell irgendwie akut wäre. Nee. Hat denn, verändert denn dann auch, sagen wir, das Verhältnis zum Tod überhaupt? Wie, Eine intakte Familie, ist das da, ist also diese Rückzugsmöglichkeit oder dieser Boden, auf dem man steht oder der Zusammenhang, in dem man lebt, gibt dir einen Kraft, sich anders als zum Tod zu verhalten, als ängstlich? Ja, ich denke mal, dass wenn man da eine Familie hat, für die man da sein will oder da sein muss, beziehungsweise auf der anderen Seite ist die Familie für einen ja auch da, ob man da anders über den Tod denkt. Oder sich anders... Hast du Angst vorm Tod? Ja. Irgendwo schon. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, jemand hat wahrscheinlich mal jeder durchgemacht, irgendeine Situation mit Liebeskummer oder sonst irgendwas und großes Leiden, und es werden wahrscheinlich die meisten Leute schon mal drüber nachgedacht haben, was denn jetzt wäre, wenn man sich einfach hinlegen könnte, die Augen zumachen, Tod weg, alles Leiden vergessen. Aber da ist dann bei mir zum Beispiel auf der anderen Seite immer gewesen, Mensch, da sind ja Leute, die sind für dich da, für die musst du vielleicht noch da sein. Es lohnt sich einfach nicht, alles hinzuschmeißen, sondern komm, beiß dich durch und versuch, das Beste draus zu machen. Und mir hat das immer geholfen. Aber ich verstehe natürlich genauso gut, wenn jemand sagt, ich pack's nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe. Das muss ich genauso akzeptieren, wie jemand sagt, ich halte mich am Leben krampfhaft fest. Würdest du den versuchen zurückzuhalten? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon, vielleicht würde ich sagen, komm, wir sprechen mal drüber. Meistens ist es ja so, man merkt es ja gar nicht. Wie mit deinem Freund, das passiert. Und dann ist man fürchterlich betroffen und sagt, Mensch, scheiße, da war doch irgendwas, das hätte ich merken müssen. Ist es dir schon mal merken können? Warst du schon mal in so einer Situation? Ja, ich habe einen Studienkollegen von mir, vielleicht 2 Wochen bevor er sich umgebracht hat, getroffen in der Kneipe, wo man sich so ab und zu getroffen hat, und er ist da ganz euphorisch auf mich zugekommen, hatte da seine letzte Prüfung bestanden und hatte das Problem, dass er noch keinen Job hatte. Und kommt zu mir und erzählt mir das und sagt mir, ja, die Prüfung ist vorbei, ganz toll, super, aber was kommt jetzt? Jetzt habe mich schon 10-mal beworben und habe noch keine Stelle und nichts. Und das war aber dann der Auslöser, warum er sich umgebracht hat. Und ich habe halt nur gesagt, Mensch, Junge, andere bewerben sich 100-mal und haben noch keinen Job und du bekommst schon was. Ich habe nicht gemerkt, dass ihm das so zu Herzen geht. Ja, vielleicht hätte man da anders reagieren können oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und also ist aber nicht vielleicht ein Punkt, wo du denkst, dass der vielleicht diese Entscheidung doch etwas leichtfertig getroffen hat? Glaube ich nicht. Also sicher gibt es irgendwie für jemanden, der Selbstmord macht, immer Gründe dafür, Selbstmord zu machen. Aber ich würde immer noch unterscheiden wollen zwischen guten Gründen und weniger guten Gründen. Kann man so eine Unterscheidung machen? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, dass wenn jemand Selbstmord macht, dann hat er für sich... Das ist eine subjektive Empfindung, die er dann hat. Dann hat er für sich also wirklich den Grund gehabt, um das zu tun. Und dann ist es für ihn richtig, ob das jemals jemand anders versteht. Ein Nahestehender, der diesen Menschen liebt, oder so, wird es wahrscheinlich nie verstehen. Wenn er der ein bisschen weiter entfernt ist, der wird versuchen, einen Grund zu finden. Und den Dritten interessiert es vielleicht gar nicht. Also ich glaube, dass wenn jemand das macht, in der Situation so verzweifelt ist, dass er keinen anderen Weg mehr sieht. Und dann ist es richtig für ihn. Oder beziehungsweise dann gibt es keinen anderen Weg mehr. Ob es richtig ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber dann gibt es für den Betreffenden keinen anderen Ausweg mehr. Und er macht das. Und das haben die anderen zu akzeptieren. Rudi, danke für deinen Anruf. Ja, ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja, hallo, hier ist Chris. Tag, Chris. Ja, also erstmal danke, dass du das Thema angesprochen hast, weil bisher wird ja ziemlich totgeschwiegen im Radio. Also ja, schöne Formulierung in der Situation, ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, ich bin selber auch der Ansicht, dass es eigentlich jedem selbst überlassen sein sollte, wann er gehen will und wie er gehen will. Weil bis vor, na gut, 2 Monaten war ich selber in der Situation, weil ich es vorher hatte. Warum? Naja, weiß nicht. mag vielleicht allen anderen, die mich kennen, so suspekt erscheinen, aber ich habe gedacht, ich habe aus meinem Leben einfach nichts gemacht. Wie alt bist denn du? Ja, es ist vielleicht anmaßend zu sagen, ich bin erst 20. Sowas zu behaupten, bloß wenn ich mir meinen bisherigen Werdegang angucke, dann kann es eigentlich nur noch schlechter werden. Aber wenn du jetzt vor 2 Monaten das Gefühl hast, was aus deinem Leben nichts gemacht, dann kann man doch nur jetzt eigentlich sagen, kann nur besser werden, oder? Ja, jetzt ja. Weil jetzt habe ich wieder einen Grund, also einen Lichtblick gefunden. Hast dich verliebt? Richtig. Richtig knallhart. Richtig knallhart verliebt? Ja. Das passiert, das hält schon 2 Monate an. Und das ist schon eine lange Zeit für dich, meinst du? Für mich ist das eine verdammt lange Zeit. Ja. Also bisher, wenn überhaupt einen Monat gehalten, das war dann schon viel. Ja, so dass der Tod jetzt erstmal ganz weit weggerückt ist. Ja, extrem weit weggerückt. Und du jetzt wieder eine gesunde Angst vorm Tod haben kannst. Naja, Angst vorm Tod habe ich eigentlich nicht. Ich habe viel mehr Angst vorm Sterben. Vor dem, was passieren könnte. Also wenn ich sterben will, dann ziemlich schnell und nach Möglichkeit schmerzlos. Und das ist es nämlich auch, was ich meine. Also wenn jemand der Ansicht ist, dass er schnell und schmerzlos sterben will und er sieht praktisch nur vor sich hin, mein Ding hat, sprechen wir halt mal an AIDS oder so oder Krebs und er sieht es nicht ein, dass ich ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo im Krankenhaus liegen soll, kurz vorm Sterben, immer so kurz vor der Grenze, dass er dann einfach sagt, er macht das nicht mehr mit und nimmt Tabletten oder so. Mhm. Und entscheidet für sich, wann er gehen will. Das halte ich schon für ganz wichtig, weil die Entscheidung sollte man jedem Menschen überlassen können. Noch wenn jemand meinetwegen schwerst behindert ist und wirklich nicht alleine machen kann, dass man ihm die Möglichkeit gibt dazu. Meinetwegen, dass man ihm einen Becher in dem Bett stellt mit einem Strohhalm, so dass er selber trinken kann. Mhm. Also, ich würde zumindest für mich wünschen, wenn ich in der Situation wäre. Und ich glaube, da würde ich auch genug Menschen finden, die mich dabei unterstützen würden. Okay, danke für deinen Anruf. Bleib schön verliebt und würde dir noch auf den Weg mitgeben wollen. Mach was aus deinem Leben. Okay, tschüss. Tschüss. Ich will, dass du vorbeigehst und mich liebst, ohne dich umzudrehen, nach mir. Erinnere dich an nichts als die Liebe. Vergiss mich. Suicide isn't painless. It hurts like hell. It's set aside for the famous. A little suicide cells. So nothing lasts forever. But then nothing ever did. It's big but it's not clever. And it's really not that big. So no more tears. You're a big boy now. We'll have a few more beers. We'll sort it out somehow. Wondracek und der durchaus angebrachte musikalische Hinweis von Carter USM, dass Selbstmord durchaus wehtun kann. Tag, wer bist denn du da? Ja, ist der Herr Kuttner? Ja. Sie sind von Radio Fritz, ja. Wer bist denn du? Ich heiße Isolde Noack. Tag, Isolde. Ja, und ich wohne in Damendorf. Und ich habe heute Abend das erste Mal Ihre Sendung verfolgt durch meinen Lebensgefährten. Und er sagte mal, das ist so sehr interessant. Und ich bin, wie soll ich sagen, sehr krank. Ich bin mit Hüftschaden geboren, habe 2-mal schon jetzt eine Umschulung abbrechen müssen und habe mich jetzt auf eine Frau ist hier, es fällt mir schwer zu sprechen, gesund schreiben lassen, obwohl der Orthopäde das nicht für gut hält. Und das Problem ist aber, ich habe eine 12-jährige Tochter und 4-jährigen Jungen. Und er sagt, das heißt für dich für gut, dass ich hier 8 Stunden an einer Umschulung hier teilnehme oder. Wer hält das nicht für gut? der Orthopäde. Ja. Ja, der hält es nicht für gut. Und so, und es könnte mir noch mehr schaden. Das, euer Thema war ja jetzt hier Angst vorm Tod oder so. Ja, wie man so mit dem Tod umgeht. Angst vorm Tod habe ich nicht. Ich habe nur Angst um meine Kinder. Das ist mein größtes Problem. Also du hast ja Angst davor, dass wenn du stirbst, dass dein Kinder da wäre, der sich um deine Kinder kümmern würde. Ja, nee, die Angst, dass Kinder da ist oder so, das ist es nicht. Die Angst ist das, dass ich nicht will, dass meine Kinder in so ein zerstörtes Elternhaus zurückkommen, wie ich gewesen bin. Und in dem Moment, wenn mir jetzt was passiert, dass die Kinder in der Luft hängen und vielleicht meine Eltern ausgeliefert sind. Dazu muss ich aber noch sagen, dass ich für die viel Geld gespart habe, trotzdem ich schon seit 5 Jahren arbeitslos bin. Und ich will nicht, dass die nicht meine Eltern ihre Hände geraten. Ja. Du hast aber keine eigentliche Angst vor dem Tod und hast jetzt auch keine Gründe anzunehmen, dass du im nächsten halben Jahr stirbst. Nee, dafür habe ich keine Angst. Nee. Na, dann ist doch prima. Und dann ist vielleicht, also ich meine, ich bin kein Orthopäde, aber Umschulung ist vielleicht schon eine gute Art und Weise zu leben, wa? Und der Orthopäde ist nicht dafür. Ja. Vorher ist ja eigentlich darum, dass ich vielleicht wieder was am Herzen habe. Durch eine verschleppte Grippe. Ja. Du, da kann ich dir aber irgendwie kaum weiter.